1. Richtet ander nicht, damit selbst nicht gerichtet werdet. 2. Den nack dem mastab, mit dem ander beteilt, werdet selbst beteilt werden, und mit dem mass, das anliegt, werduk ebenfalls gemessen werden. 3. Warum siehst du den kleinen Splitter im Orge deines Bruders, bemerkst aber den großen Balken in deinem eigenen Orge nicht? 4. Why canst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Orge entfernen, obwohl du selbst einen Balken in deinem Orge ist? 5. Du Hüchler, entfern zu es den Balken aus deinem eigenen Orge, erst dann wirst du klar sehen, am den Splitter aus dem Orge deines Bruders zu sehen. 6. Geb das Heilig nicht den Hunden und werft your Palen nicht vor die Schwein, damit dies sie nicht mit ihren Fassen zu treten und sich dann am Wenden und Juk zerreißen. 7. Bittet, und es word Juk gegeben werden, sucht, und wordet finden, klopften, und es word Juk jeffnet werden. 8. Den Jeder, der Bittet, empfangt, wer sucht, findet, und dem, der anklopft, word jeffnet. 9. Gibt es denn unter euch einen Vater, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn dieser in ihm Brot bittet? 10. Oder der ihm ein Schlange gibt, wenn einen Fisch bittet? 11. Wenn also dieer trotz euer Feller wisst, euren Kindern gut gaben zu geben, why viel mehr word euer Vater im Himmel guts denen geben, die in darum bitten? 12. Behandelt anderstet so, why selbst von ihnen behandelt werden mochtet, denn dies ist die Essenz des Gesetzes und der Propheten. 13. Get durch das Eng Tor hinein, denn das Tor ist weit und der Weg breit, der Ins Verderben führt und viel Menschen wählen diesen Weg. 14. Doch das Tor, das zum Leben führt, ist die Eng und der Weg schmal, und ne wenig finden in. 15. Hütet euch vor falschen Propheten, die in Schafskleiden zu euch kommen, in Wirklichkeit aber Reis und Wolf sind. 16. Werdet sie in ihren Früchten erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornbüschen oder Fagen von Distelln? 17. Ebenso bringt jeder Gutbaum Gutfrüchte hervor, während ein schlechter Baum Schlechtfrüchte tragt. 18. Ein guter Baum kann kein schlechten Früchte hervorbringen, und ein schlechter Baum kann kein guten Früchte tragen. 19. Jeder Baum, der kein Gutfrucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 20. Die Schalb wordet sie eindeutigen ihren Früchten erkennen. 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, werd in das Himmelreich eingehen, sondern nur der den Willen meines Vaters im Himmel tat. 22. Viel werdenen jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und viel Wunder vollbracht. 23. Dann word ich ihnen affen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, jubeltäter. 24. Wer nun dies mein Wort hort und sie befolgt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf festen Fels gebaut hat. 25. Als dann der Regen fiel, die Fluss anschwollen und die Weinstürmten und gegen das Haus prallten, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gegründet war. 26. Wer jedoch dies mein Wort hort und sie nicht befolgt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden gebaut hat. 27. Als der Regen fiel, die Fluss anschwollen und die Weinstürmten und gegen das Haus schlugen, stürzte es ein, und sein Zusammenbruch war verheerend. 28. Als Jesus dies Reden beendet hat, wären die Menschenmengen zutiefst beeindruckt von seiner Lehre. 29. Den alert sie mit einer Autorität, die ihr Schriftgelehrten nicht besassen.